Hallo liebe Podcast-Hörer und Hörerinnen, ihr könnt es wahrscheinlich kaum glauben, aber ich melde mich einmal wieder und das hängt einfach damit zusammen, dass es eine Firma gibt, die mit F anfängt und mit T aufhört, die absolut unfähig ist, bei uns unser Internet in Gang zu bringen. Deswegen mache ich das nun gleich, also ich bin noch zu Hause und mache das alles fertig und werde das im Internetcafé online stellen. Und das hat eben auch dazu geführt, dass ihr in der letzten Zeit nichts von mir gehört habt. Weil ohne Internet ist das irgendwie alles ziemlich schwer allgemein. Okay, das war es eigentlich schon, meine kleine Vorrede. Der Podcast ist leider nicht allzu fröhlich, aber hört ihn euch an und macht's ansonsten ganz gut. Und nun kommt der eigentliche Podcast. Tschüss! Ja, hallo, seid mir ganz herzlich willkommen geheißen zu dem Podcast Kopf und Herz. Ich schicke heute quasi diesen Podcast noch zwischen den Umzugskisten sitzend zu euch, weswegen die Produktion auch etwas anders aussah heute. Ich habe gerade eben einen Text geschrieben, weil ich dachte, ich weiß nicht, ob ich das hinkriege mit dem Aufnehmen jetzt noch. Deshalb bringe ich meine Gedanken ganz schnell irgendwie zu Papier. Das habe ich gemacht. Jetzt habe ich mir noch das Programm downgeloadet, so dass ich euch jetzt den Text auch gleich einsprechen kann. Und damit möchte ich jetzt auch gleich beginnen, ohne große Einführung. Das werdet ihr dann ja gleich sehen, um was es geht. Also es geht um einige Ereignisse aus der Vergangenheit und zur Zeit, die irgendwie in meinem Kopf alle parallel laufen. Und unter, weiß gar nicht unter welcher Überschrift passen. Gut, ich fange an. Dieselbe Professorin, die ihren weiblichen Studentinnen aufgrund wissenschaftlicher Experimente rät, bei schriftlichen Klausuren nicht ihren vollen Namen anzugeben, sondern lediglich den Anfangsbuchstaben ihres Vornamens und ihren Nachnamen, fragt mich in meiner mündlichen Prüfung, wie man meinen Namen richtig ausspreche. Ich spreche meinen Namen strategisch aus. Geht es am Telefon um einen Mietvertrag, spreche ich ihn irgendwie eingedeutscht aus. Ist es Ali, der Umzugshelfer, am Telefon, spreche ich ihn ausgeländert aus. Ausländersolidarität ausnützen, nenne ich das. In meinem Pass lese ich meinen Namen in lateinischen Buchstaben. Ich kann kein Arabisch. Wie spreche ich meinen Namen aus? Derselbe Ali, der Umzugshelfer, gräbt mich an. Belästigt mich, muss man es wohl nennen. Ob ich denn keinen Mann bräuchte? Nein, ich habe ja K, mit der ich gerade eben zusammenziehe. Das versteht er nicht. Ich bräuchte doch einen Mann. Ich meine, wir leben doch in Berlin. Er sagt, er lebt in Wedding. Ich meine, K. wohnt in Moabit. In Moabit warte ich auf den Bus. Alle um mich rum haben nicht die richtigen Kleider, die richtige Pflege und die richtigen Körpermaße und Farben. Wir steigen ein. Wir Dunklen schwemmen den Bus, den TXL, den Airport Express. Die Alpha-Männer und die Alpha-Mädchen setzen sich nun wie Leuchttürme von dem dunklen Hintergrund ab. Die richtigen Größen, die richtigen Farben und Proportionen, die Bügelfalte für den Termin in der Hauptstadt sitzt. Die Blonde mit der gepflegten Haut, wie bekommt man so einen Teint hin, blättert eine Pressemappe durch. Die Fingernägel könnten ordentlicher sein, nicht dass sie ungepflegt aussehen. Die jüdische Allgemeine Zeitung, noch nie von ihr gehört, ausgesprochen gute Zeitung. Dort lese ich von einem iranischen Schwimmer, der zufällig genau dann plötzlich erkrankt, wenn ein Israeli auf der Bahn neben ihm im Wettkampf schwimmen soll. Das kommt wohl häufiger vor, dass iranische Sportler plötzlich krank werden, wenn es gegen Israel gehen soll. Eigentlich ein Grund, dass das Olympische Komitee den Iran nach den Statuten von den Olympischen Spielen ausschließt. Aber man nimmt stattdessen eine Verknüpfung unglücklicher Umstände an. Sich küssende Georgierinnen und Russinnen sind schöne Bilder. Von dem iranischen und dem israelischen Schwimmer habe ich im Fernsehen nichts gesehen. Aber die Mahnwache kam im Fernsehen. Das hat mich gefreut, diese Bilder. Wurvereit vor der zerschlagenen Glasscheibe, hinter der normalerweise ein Film flimmern sollte. auf dem sich ein schwules Paar küsst. Ein lesbisches Paar soll es inzwischen dann auch mal sein. Es war also doch notwendig, dass dieses Homo-Mahnmal gebaut wurde, auch wenn es eigentlich viel mehr mit heute zu tun hat. Wie wir wegen Wovi vor der zerdepperten Scheibe sehen können. Meine Nichten spielen Verstecke zwischen den Säulen des jüdischen Mahnmals. Die Lehrerin sagt, das Judentum bräuchten sie nicht durchzunehmen, gäbe es ja dort auf dem schwäbischen Land so oder so nicht und Zeit hätte man dafür auch keine. Am Brandenburger Tor fragen sie, ob ich oder meine Freundin den Anzug auf unsere Hochzeit tragen wird. In The Story of Berlin tauchen wir ein in die Berliner Geschichte. Man kann museumspädagogisch Schubladen ziehen, um etwas über die Religionen Berlins zu erfahren. Die Utensilien einer christlichen Hochzeit kommen zum Vorschein. Die Utensilien einer islamischen Hochzeit und einer jüdischen Hochzeit. Passende Musik ertönt dazu. Meine Nichten ordnen geschwind ein, Deutsch die eine und Türkisch die andere. Bei der dritten wissen sie nicht so recht. Erklärungsversuche. Alles Deutsch, alles Berlin. Jüdisch sehe man an der Rolle und im Kerzenhalter. Und Opas eigentliche Religion ist die islamische. Aber alles sei Deutsch, sei Berlin. Meine Freundin weiß nicht, wie sie reagieren soll, wenn ich von Typen angemacht werde, die die Farbe und das Aussehen meiner Körperteile als Nähe zu ihnen interpretieren und mich als leicht zugängliche Beute sehen. Ich weiß es auch nicht. Der schwule Freund versteht nicht, was ich da erzähle, dass mich zwei Typen im Schwimmbad bedrängt hätten. Ich sage, das sei eigentlich nicht so besonders und leicht zu verstehen und ziemlich normal. Du hast 14 Punkte bekommen, sagt meine Kunstlehrerin zu mir. Ich würde ja auch die christliche Ikonografie nicht so gut kennen können wie meine Mitschüler. Ich habe 14 Punkte in meiner Kunstklausur. Den Rest erzähle ich meiner Mutter nicht. Die neue Wohnung, die ist nicht mehr in Moabit. In Alt-Treptow gibt es keine Nähe mehr wegen der braunen Haare, Augen und Haut. Hake dich lieber nicht bei mir ein, sage ich. Jetzt ist es vielleicht das Alpha-Männchen, das es aber doch nicht so richtig dazu geschafft hat, weswegen die Haare nun ganz kurz und der Gang ganz breit ist und weswegen ich das nun zu meiner Freundin sage. Und nicht mehr wegen des kleinen Braunen, dessen Gang auch zu breit ist, weswegen ich das sonst zu meiner Freundin sage. Geh auf die Knie, du schwule Sau, pöbelt der junge Mann am Kotti vor der Homo-Kneipe. Ach ja, jemand liegt ja auch noch im Koma, weil es im Tiergarten Homo-Hasser und nicht nur süße Kaninchen gibt. Und Moabit gehört zum Stadtteil Tiergarten und Treptow ist der grünste Bezirk Berlins. Ja, das war's. Ich hoffe, ihr konntet was damit anfangen. Ich melde mich wieder demnächst mit Neuigkeiten und ja, wünsche euch bessere, schönere Aneinanderreihungen von Geschichten und Erlebnissen, die euch widerfahren. Tschüss, macht's gut! Wie ihr wahrscheinlich gemerkt habt, der Podcast war schon ein bisschen alt. Es ging ja um Olympia und sowas. Ja, das lag einfach daran, dass ich das länger schon her aufgenommen hatte und die Qualität war auch miserabel, weil ich das auf meinem ThinkPad aufgenommen hatte und die Lüftung lief im Hintergrund. Sehr unglücklich. Aber es wird alles besser und ich freue mich, ja, wenn ihr wieder von mir hört und ich freue mich auch von euch zu hören, schickt mir einfach eine Mail. Tschüss!